Neulich kam ein fremder Mann und vermittelt in die Bar. Im großen Ganzen lederlich und mit zerzaustem Haar. Er sah etwas erbärmlich aus, in seinen Augen Leid. Die Kleidung schlampig, leicht verschmutzt, weit über ihrer Zeit. Und einer meint, verschwinde hier, gibt es für dich nichts. Schau doch bloß, wie du aussiehst und vor allem, wie du riechst. Pack deine Sammelbüchse ein und mach dich aus dem Staub. Für Berber, Punks und andere Schnorrer ist bei uns kein Platz. Der Mann bleibt still und schaut sich um, verdammt viele Leute hier. Der eine raucht und nippt am Wein, der nächste trinkt ein Bier. Aber alle Leute starren auf ihn, was er als nächstes tut. Der Mann bestellt ein Glas fürs Deutsch und fährt's in einem. Fremde dreht sich langsam um und stellt sich vor die Bar. Jetzt kommt der große Paukenschlag und das ist vielen klar. Er holt tief Luft, alles ist gespannt. Was sagt er zu ihnen? Hallo! Ich bin Magnus Mond und ich soll heute für euch